Jetzt können Sie die Wörter noch einmal üben. Sie hören zwei Varianten. Entscheiden Sie, welches Verb passt. Wiederholen Sie nach dem Signal den Satz mit dem korrekten Verb. Ich komme sofort. Ich muss nur noch den Rechner. A. Herunterfahren. B. Abstürzen. A. Ich muss nur noch den Rechner herunterfahren. Wie ist denn das Online-Wörterbuch, das du auf deinem Smartphone hast? Ich finde es sehr gut. Dann werde ich mir diese App auch. A. Anklicken. B. Herunterladen. B. Dann werde ich mir diese App auch herunterladen. Hast du zufällig den Film Wilde Maus von Josef Hader auf DVD? Leider nicht. Ich habe den Film nur... A. Gesurft. B. Gestreamt. B. Ich habe den Film nur gestreamt.